1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir, wie immer, mittwochs ein Thema. Und das Thema heißt, ich kann nicht loslassen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich zum Beispiel an einen oder den ehemaligen Partner klammern. Oder die eine verstorbene Person nicht loslassen können. Oder die sich von ihren Kindern nicht lösen können. Oder vielleicht auch mit Leuten, die sich in eine Idee verrannt haben. Seit vielen Jahren vielleicht schon und einfach nicht sagen können, nee, funktioniert nicht, ist nicht meine Sache, ich muss es sein lassen. Also, ich kann nicht loslassen. Das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi und Gabi ist 57. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Du sagst auch, ich kann nicht loslassen. Ja, so ist es. Wen kannst du oder was kannst du nicht loslassen? Meinen verstorbenen Ehemann. Wann ist dein Mann verstorben, Gabi? Am 29.12.2006. 2006. Ist er damals plötzlich verstorben? Ja, für uns schon. Er war zwar krank, aber der Tod kam plötzlich. Was für eine Erkrankung hatte er? Er war herzkrank und Diabetes, ja, so rundum eben. Ja, und hatte auch noch kurzfristiges Nierenversagen, aber das war nur kurzfristig. Das wurde alles wiederhergestellt. Und die Ärzte machten mir dann auch noch Hoffnung, dass alles wieder besser ist. Und mein Mann war dann auch wieder zuversichtlich, dass alles wieder gut wird. Wir auch alle hatten alle große Hoffnung. Und ich bin dann morgens einkaufen gefahren. Und als ich nach Hause kam und lag auf dem Sofa und ja, war es zu spät. Ach, als du von dem Einkaufen zurückkamst, war er verstorben? Ja. Auf dem Sofa? Vor dem Sofa, ich war dann auf dem Fußboden gelegen. Und du hast wahrscheinlich einen Rettungswagen gleich alarmiert? Ja, natürlich. Und da haben die aber nur noch den Tod feststellen können? Ja, ja. Wie war das für dich, als du ihn da liegen hast sehen? Furchtbar, furchtbar. Ich dachte, er hat zwar nicht mehr geatmet, aber ich dachte, durch das, wo er warm war, er war ja warm noch, und ich dachte, nein, das kann nicht sein, er kann nicht tot sein. Und für mich war das ganz schrecklich. Ich habe als erstes dann meine Schwiegertochter auch angerufen, die war innerhalb von ein paar Minuten hier. Und natürlich den Rettungswagen und den Arzt und alles, die kamen dann auch alle. Aber das hat dann auch alles so lange gedauert, dass ich glaube, das dauerte fast eine halbe Stunde, bis die alle da waren. Und da war es natürlich zu spät, also die machten mir dann auch keine Hoffnung mehr. Ja. Haben die Ärzte dir sagen können, wie lange er da schon verstorben war, als du ihn gefunden hast? Ja, das kann nicht lange gewesen sein, weil um 12:30 hat er noch mit unserer Tochter telefoniert und ich bin sehr nach 1 nach Hause gekommen. Ah ja, also innerhalb dieser halben Stunde dann ungefähr. Ja, ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Fast 37 Jahre. 37 Jahre. Wie viele Kinder? Ja, 2, ein Sohn und eine Tochter. Ja. Wie war die Ehe? Bitte? Wie war die Ehe? Die Ehe? Ja, normal mit Höhen und Tiefen, aber die Liebe hat immer wieder gesiegt. Nun sind 4 Jahre. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, nein, nicht ganz, aber wir sind jetzt, es werden dieses Jahr 4 Jahre, so kann man sagen. Ja. Und du hast überhaupt nicht den Eindruck, dass du diesen Schmerz ein wenig eingeordnet, ein wenig verarbeitet hast? Ja, man denkt ja immer wieder, irgendwie das Leben muss weitergehen. Und durch das, ich habe ja auch meine Arbeit, habe hier mein Haus, habe zum Glück meine Kinder und meine Enkelkinder und das hält mich immer wieder aufrecht. Das heißt, da ist viel, viel Bewegung um dich herum. Ja, Was machst du beruflich? Ich bin bei der Verbandsgemeinde angestellt. Ah ja. Aber dennoch sagst du, ich kann ihn nicht loslassen. Ja. Wie meinst du das genau? Weil er immer in meinem Kopf ist. Also egal, was ich mache, was ich tue, egal, er ist immer um mich herum und immer in meinem Kopf. Wie ist das so, geregelt bei dir im Haus oder in der Wohnung? Hast du heute noch Gegenstände und also Sachen, Kleidungsstücke zum Beispiel von ihm? Ja, habe ich auch noch, ja. Ich habe zwar schon viel weggegeben und ausgeräumt, aber einige Sachen habe ich noch. Mhm. Ist das, ich meine, man kann ja auf der einen Seite sagen, wenn man so lange mit einem Menschen verheiratet war und eigentlich eine gute Zeit mit diesem Menschen verlebt hat, dass man natürlich zeitlebens an ihn denkt. Das ist ja auch normal. Ja. Aber in deinem Fall ist das noch stärker als nur einfach dran an ihn denken. Ja, das ist auch ein Klammern, ein Zähnen, ein, ich weiß nicht, das ist einfach, also du, man du, müsste ihn umarmen und was weiß ich und festhalten und wenn ich an seinem Grab steht, denke ich, am liebsten werde ich ihn da rausholen und wieder mit nach Hause nehmen, aber das geht ja nicht mehr, ne? Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Ich habe das Gefühl, dass ich immer am Klammern bin. Ja. Die Buddhisten empfinden so etwas, wenn das Hinterbliebene tun, als sehr schwierig für den Toten. Weil der Tote, so der buddhistische Glaube, dann keine Ruhe finden kann. Ja, ja. Und der buddhistische Glaube ist, dass man den Toten, wenn es einem auch noch so weh tut, dass man ihn ziehen lassen muss, wohin auch immer, aber dass man ihn auf jeden Fall, dass man sich lösen muss von ihm. Nach buddhistischen Überlegungen tust du dir im Moment Schlechtes an und auch deinem Mann Schlechtes an. Ja, ja, das ist mir auch bewusst, das wird mir auch immer wieder gesagt. Und ich versuche ja auch vorwärts zu denken, aber das geht manchmal nicht. Ich komme als manchmal vor wie in so einem Strudel, der mich immer wieder runterzieht, wenn ich an meinen Mann denke. Ja. Und dann versuche ich immer ein bisschen da rauszukommen, wenn ich schöne Sachen erlebe und was weiß ich, irgendwie mir was Gutes antue. Und da komme ich ein bisschen aus diesem Denken um meinen Mann heraus, aber das zieht mich dann immer wieder hinein, wenn ich alleine bin oder... Also du bemühst dich schon, dass du dich nicht nur abkapselst und komplett zurückziehst. Nee, das mache ich nicht, um Himmels Willen, nein. Aber es ist immer wieder dann die Zeit, wo ich dann wieder ganz fest an ihn klammere. Ja. Sprichst du mit ihm? Ja, aber nicht jetzt übermäßig so, dass ich jetzt den ganzen Tag mit ihm erzähle, das nicht, aber so normal halt mal. Wenn jetzt was im Fernsehen kommt, was ihn als interessiert hat oder so, dann gebe ich auch schon mal meinen Witz dazu. Oder wenn was Schönes kommt, das was er gern gesehen hat und ich muss dann drüber lachen und so. Ja, das ist ja auch okay. Wie ist es so in der Wohnung? Ich habe gerade vorhin nach Gegenständen gefragt von ihm. Hast du viele Bilder von ihm hängen? Ja, eigentlich schon. Nicht übermäßig, aber ja. Hast du nach dem Tod sehr viele aufgehängt? Ja. Wie viel sind denn in der Wohnung? Was würden das sein? So 10 vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre auch das hilfreich, das zu reduzieren. Dass du irgendwo an einer sehr schönen, für dich wichtigen Stelle ein Foto hängen hast oder zwei. Vielleicht wäre das auch so ein kleiner Schritt, sich weiter zu verabschieden, wenn du dann die Bilder wegnehmen würdest. Ich glaube ja, dass das völlig in Ordnung ist, wenn man einen Menschen mit dem man so lange zusammen war, im Herzen trägt. Den wirst du immer in deinem Herzen tragen, deinen Mann. Ja, ja, natürlich. Aber so ist es ein Grad zu stark, wie du mir das gerade schilderst. Ja. Wenn du bei ihm im Grab bist, wie ist es da? Da ist es eigentlich, sprichst du da mit ihm? Muss ich sagen, für mich ist eigentlich bewusst, dass er ja da nicht drin ist. Ne? Für mich ist ja irgendwie bewusst, dass er immer bei mir ist und Wie siehst du denn die ganze Sache überhaupt? Bist du eine gläubige Frau, eine christlich gläubige Frau? Ja. Und glaubst schon an ein Leben nach dem Tod? Ja, natürlich. Aber auch unter diesem Gesichtspunkt sollte er ja auch nicht vielleicht immer bei dir sein, sondern sollte da sein, wo nach deinem Glauben Gott ihn haben möchte. Ja, aber das ist sehr schwer. Das kann ich eben nicht, ne? Ich finde, Gabi, da du sehr engagiert bist und sehr dich auch bemühst, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, wäre vielleicht das Beste für dich, da du die Grundbereitschaft dazu hast, so meine ich das, wenn du zumindest für eine Weile eine Trauertherapie machen würdest. Ja, das habe ich war schon in einer Gruppentherapie. Da war ich schon, aber das hat mir überhaupt nichts gebracht. Weil da waren dann auch wieder so viele Schicksalsfälle mit Kindern und was weiß ich, was da verstorben war. Hat das hat mich dann immer noch mehr runtergezogen. Verstehe ich. Wäre für mich auch nichts, so eine Gruppe. Das ist nicht für jeden Menschen was. Einmal, wie du sagst, dass man dann noch konfrontiert wird mit anderen schlimmen, zu Herzen gehenden Geschichten. Ja. Oder manch einer mag sich auch nicht so öffnen in der Gruppe. Ich fände das sehr richtig und sehr gut, wenn du in eine Einzeltherapie gehen würdest. Weil du den so rational bist du ja schon sehr weit und dir ist das klar, dass du nach vorne gucken musst. Ah ja, natürlich, ja. Das weiß ich ja. So, und ich bin ja auch froh. Ich meine, ich bin für meine Kinder da, für meine Enkel da. Ja. Das ist ja schön und die sind auch gerne bei mir und ich bin gerne bei denen. Mhm. Das ist die Familie. Das ja. Und ich versuche auch weiterhin für mich was zu finden, dass ich auch raus kann. Ich gehe auch allein in die Sauna oder das ja. ist mir alles, ja. was ich so gerne tue für mich. Ne? Also, wir würden dich gerne beraten in Sachen Trauertherapie, wo du es machst, wie du es machst und wie man es angeht. Ja. Dann wirst du jetzt gleich von meiner Psychologin, der Anja, zurückgerufen. Ja, okay. Gabi, und dann könnt ihr das beraten. Ich wünsche dir, dass du es schaffst, dass du es jetzt in diesem Jahr schaffst, ein wenig mehr alles zu verarbeiten. Ja, danke schön, Domian. Alles Gute von Herzen. Bekomme ich noch ein Autogramm? Sehr gerne. Sagst du der Anja deine Anschrift und dann machen wir das. Und deine Sendung ist top und du bist immer mein, wie sagt man, gute Nacht. Du gehst immer mit mir ins Bett. Ach so. Sozusagen, ja. Ich tue dich immer. Ich danke dir für das Kompliment, Gabi. Sehr nett. Okay. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So, unser Thema heute Nacht heißt, ich kann nicht loslassen und möchte gerne mit Leuten sprechen, die das so sagen. Ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht loslassen von einer Beziehung, die letztendlich völlig durch ist, die abgebrannt ist, aber ich kann nicht loslassen. Und ich klammer meinen Partner, ich kann nicht loslassen von einem verstorbenen Menschen, wie wir es gerade gehört haben, oder vielleicht auch Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen können, die vielleicht die 30- oder 35-jährige Tochter noch immer zu Hause halten wollen, damit sie nicht alleine sind. Ich würde auch gerne vielleicht mit dem einen oder anderen Kind reden, die das Gefühl haben, die Eltern lassen mich nicht los und die ja, die wollen mich einfach nicht in meine Eigenständigkeit entlassen. Also Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zum Thema Ich kann nicht loslassen. Und hier ist Margot. Und die Margot ist 59. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Margot. Ja, was kannst du nicht loslassen? Ja, bei der ganzen Familie. Ob es mein Mann ist oder meine drei Kinder. Du kannst die ganze Familie nicht loslassen? Nein. Ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet. Mhm. Die erste Ehe ging in die Brüche. Da ist, mein Mann hat getrunken damals, ist fremdgegangen. Mhm. Bei der zweiten Ehe war genau das Gleiche. Dann habe ich meinen dritten Mann kennengelernt. Das war 1983. Mhm. Und in den bin ich so verknallt gewesen. Mhm. Der wollte eigentlich nur ein Abenteuer suchen und mit mir schlafen. Und kam dann bei mir nach Hause. Und dann wollte er wieder weg, weil er das, weil ihm das nervte, dass ich zwei Kinder schon hatte, die waren 6 gewesen und 12. Mhm. Und als er dann weggehen wollte, habe ich mich bei ihm auf dem Auto gesetzt, habe mich an der Scheibenwäsche festgehalten, wie er losfahren wollte. Ach du lieber was. Ja, ach du lieber. Blind war vor Liebe. Und dann hat er einen Aufstand gemacht, hat rumgeschrien da mit mir und gepöbelt und ist abgefahren nachher und ich bin nachher vom Auto runtergegangen. Hast du dich verletzt? Bitte? Hast du dich verletzt? Nein, nee. Ich bin vorher runtergesprungen. Ja. Aber das geht jetzt darum hier. Bist du denn mit diesem Mann heute zusammen noch? Ja, wir sind jetzt genau 83. 83 hast du gerade gesagt, ja. Ja, haben wir uns kennengelernt und wir sind jetzt hier 29 Jahre zusammen. So, du hast gerade gesagt, ich kann niemanden loslassen, meinen Mann nicht und meine Kinder. Ja. Warum solltest du deinen Mann loslassen? Mein Mann ist vor 10 Jahren fremdgegangen. Aha. Und das hat mich so in ein Loch gerissen. Mhm. Ich bin schwer krank. Ich habe Morbus Crohn, ich habe Nierenversagen, ich habe eine COPD, alles, was gibt. Ja. Und da habe ich gedacht, ob ich was verkehrt gemacht habe, weil mein Mann fremdgegangen ist. Mhm. Und habe mich gefragt, warum, weshalb, wieso, habe ich herausgekriegt, die junge Mädel, die war 19 Jahre alt. Mhm. Und dein Mann war da zu dem Zeitpunkt wie alt? Bitte? Wie alt war dein Mann zu dem Zeitpunkt? 54. 54? Ja, ja. Also großer Unterschied. Ja, war ein bisschen jünger und naja. Und dann ist er fremdgegangen, da wollte ich mich erst trennen, aber ich habe ihn dann wieder aufgenommen, hat sich entschuldigt bei mir, dass es nie wieder vorkommt. Mhm. Und jetzt, wie er mal weggefährt zum Angeln oder einkaufen fährt, er kommt später nach Hause, drehe ich am Rad. Ach so. Achso, seit diesem Vorfall, der nun einige Jahre zurückliegt? Ja, das ist 10 Jahre genau, her. Genau, hast du gerade gesagt. Gibt es keine Entspannung bei dir, dass du sagst, okay... Bei mir überhaupt, das wird immer schlimmer. Er hat sich damals wirklich entschuldigt. Ja, er hat nur gesagt, es tut mir leid, ich kann dir aber nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Es ist ein einziges Mal passiert. Ich traue ihn nicht mehr. Wie hast du das denn rausbekommen eigentlich damals? Irgendwie habe ich das gemerkt. Er fing an, sich flotter anzuziehen und musste angeblich länger arbeiten. Er ist Konditor und dann rief ich auf der Arbeit mal an. Er sollte Brot mitbringen und dann sagt mir er hat schon lange Feierabend seit 6 Uhr. Ah, ja, und das war morgens schon um 10. Ah, und dann habe ich ihn doch angesprochen, aber jemand hat er gesagt, nein, ich schwöre mal Augenlicht unserer Tochter und dies und das. Und ich habe alles geglaubt erst. Und dann sagte mein mittlerer Sohn, der ist auch in der Firma beschäftigt, da ist irgendwas damit geredet, dass er irgendwie Techtelmechtel hat mit jemand. Und dann habe ich seinen Schlüsselbund nachgeguckt, da hing ein fremder Schlüssel dran, den ich nicht kannte. Och. Und dann sage ich, was ist das für ein Schlüssel? Und dann sagte er, der ist für den Keller, für die Backstuben. Ja. Habe ich aber nicht geglaubt, den habe ich einfach heimlich abgemacht und in meine Tasche gesteckt. Ja. Und dann sagte nachher mein Sohn, er hatte meinen Mann gesehen, wo er einkaufen war und dann ist er mit dem Auto, hat er sich versteckt. Und dann sagt er, da und da ist was gewesen. Und dann hat er mir den Namen von diesem Mädel gesagt, dass er eventuell was sein könnte. Ich bin hingefahren und bin bei der in die Wohnung gegangen, die lag gerade im Bett. Du bist dann in die Wohnung gegangen mit dem Schlüssel, den du... Ja. Das ist aber auch schon hart, ne? Ja, klar, es ist hart. Aber ich war fix und fertig. Dann bist du in die Wohnung dieser fremden Frau gegangen? Ja, hat einfach aufgeschlossen und stand drinne. Das ist ja heftig, ist das da. Hättest du dir eine Anzeige einhandeln können? Auf der einen Seite ja. So, dann lag das Mädel im Bett? Ja, und dann stand sie auf, sagte sie, wer sind Sie denn? Ich sage, ich bin die Ehefrau von Herrn Fien. Ja. Und dann erzählte sie mir alles, dass es schon seit 7 Wochen geht. Und Pläne geschmiert und dies und das, ja. Denn ich hatte meine Tochter noch mitgenommen damit hin. Und dann, wie hast du dich denn dann gegenüber dieser jungen Frau verhalten? Warst du zu der sauer? Nein, eigentlich nicht. Du wolltest einfach von der nur die Informationen haben? Ja, eigentlich wollte ich sie mir vorknöpfen. Ja. Aber die machte so einen niedlichen Eindruck, das hat mir dann irgendwie leid, wie sie sah. Und dann hast du dir aber hinter deinen Mann vorgeknöpft? Ja. Und hat der gleich gestanden? Der konnte gar nichts mehr. Der konnte ja gar nichts mehr machen. Ich bin ins Auto rein, nach Hause. Ja. Meine Kinder waren alle da, wir wollten grillen. Und ich rannte in die Stube und habe ihn links und rechts angeknallt. Das war Reflexbewegung. So was würde ich eigentlich nie machen. Naja, aber du machst ja schon viele heftige Sachen. Du gehst ja in fremde Wohnungen, ohrfeigst deinen Mann. Na, okay. Aber dann hat er gesagt, ich breche das ab, die Geschichte mit dieser 19-Jährigen. Und das, wie gesagt, liegt jetzt seit 10 Jahren zurück. Genau. Ja. Seitdem bist du alarmiert. Und seitdem bist du, ich sag's jetzt mal übertrieben, bist du hysterisch? Ja, kann man sagen. Bei jeder Sache, jede Frau, die ihn anguckt, drehe ich am Rad. Wie alt ist dein Mann mittlerweile? Der ist jetzt 54. 54, ja. Genau, so war's. Lässt ihm auch keine Freiheiten? Nein. Nee. Was ist denn mit den Kindern? Du sagst, ich kann meine Kinder nicht loslassen. Ja, also meine Kinder, die liebe ich sehr abgöttisch. Wie alt sind die Kinder? Der eine ist 40. Der hängt an mir wie so eine Kette, der andere ist 34 und die Lütte ist 25. Die hab ich mit meinem Mann zusammen. Ja. Und bei meiner Tochter ist es am schlimmsten, wenn die auf der Arbeit ist und er kommt dann nach Hause und erzählt mir, oh, bei uns arbeitet aber eine Nette, die ist so alt wie du, sagt sie, Mama, die können dich immer nur knudeln und drücken. Ja. Und die kommt immer und drückt mich auch ab, denn innerlich möchte ich ausrasten. Ach, dann bist du eifersüchtig auf irgendeine Frau? Ja. Die da eine Arbeitskollegin von deiner Tochter ist? Ja, richtig. Weil die darf meine Tochter drücken, ich darf es nicht. Warum darfst du sie nicht drücken? Ich weiß es nicht. Sie hat eine Abneigung dagegen. Früher hat sie es gemacht. Vielleicht hast du es so oft gemacht. Ja. Wenn du so klammerig bist, könnte das sein. Ja, stimmt. Ne? Bei meinem mittleren Sohn ist es auch so. Früher, wenn der kam, hat er mir ein Küsschen gegeben, heute nicht mehr. Aber der ältere Sohn, der lässt sich gerne umklammern. Der 40-Jährige, ja, der ist also ein kleiner Junge auf der einen Seite. Ne? Die jüngere Tochter und der mittlere Sohn, wie oft siehst du die? Ja, meine Tochter wohnt um die Ecke, die sehe ich für jeden Tag. Und der mittlere, den sehe ich im Moment auch jeden Tag, weil er hier zum Arzt muss. Und den anderen sehe ich vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat. Achso, den, wo das Verhältnis so eng ist, ja, den siehst du gar nicht so oft. Ja, ich fahre eigentlich auch nicht hin zu den Kindern. Mhm. Weil ich krank bin, ich schaffe das mit der Luft nicht mehr. Das liegt aber an deiner Erkrankung, ne? Sonst würdest du schon hinfahren. Ja, ja. Mhm. Sonst würde ich hinfahren. Deine wohnte damals in Boschi, da bin ich hingefahren. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinem Mann, so die Stimmung, wenn ihr so zu Hause alleine seid? Also mein Mann sagt zu mir, wenn ich weiter so klammer, und der hatte schon ein paar Mal gesagt, dann wollen wir uns trennen. So, jetzt will ich dir mal was sagen, Margot. Du bist eine kranke Frau. Ja. Und das, was du da machst, du hast es schon schwer genug, sage ich mal, durch deine Erkrankung, die wir gar nicht jetzt vertieft haben, aber du hast so ein paar Stichworte gesagt, wo ich schon erahne, dass du eine schwerkranke Frau bist. Ja. Wenn du so weitermachst, machst du es dir noch viel schwerer. Ich bin schon kaputt, ja. Das ist immer auch eine Frage der Selbstdisziplin. Man kann immer sich in Eifersucht und Klammern hineinsteigern, man kann aber auch sich dazu disziplinieren und sich befehlen, dass man das runterschraubt. Und ich glaube, dass du das in all den Jahren nicht getan hast. Wenn dein Mann dir jetzt schon so einen Warnschuss gibt, dann halte dich um Gottes Willen zurück, sonst verlierst du deinen Mann. Und wenn deine Kinder, deine beiden jüngeren Kinder, sich gar nicht mehr gerne von dir umarmen lassen, heißt das auch, dass du es wahrscheinlich übertrieben hast. Und du übertreibst vollkommen, wenn du eifersüchtig bist auf irgendeine Arbeitskollegin deiner Tochter. Sei doch froh, dass das Mädel in der Arbeit eine nette Frau kennengelernt hat, mit der sie gut arbeiten kann. Gönn es ihr doch. Ja, aber wenn sie mir erzählt, die drückt sie und die da gibt ihr ein Küsschen und ich bin, sie kommt, ich möchte sie gerne mal drücken und einen Kuss geben, dann geht sie weg von mir. Ja, aber indem du zum Beispiel diese Eifersucht deiner Tochter gegenüber auch noch zeigst, bringst du sie doch noch mehr auf Abstand. Das findet deine Tochter doch nervig, wenn die Tochter findet es nervig, wenn die Mutter sich so verhält. Würde mir genauso gehen. Mhm. Es muss sich alles um dich drehen. Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Ich mache eigentlich für alle. Ja, ja, aber letztendlich müssen schon die Scheinwerfer auf dich gerichtet sein. Ja. Und wenn dir auch an deinem Mann und an deiner Ehe etwas liegt, ja, trotzdem sehr viel, dann zieh aber jetzt aber sowas von schnell die Notbremse, dass du nicht noch mehr kaputt machst. Ich vermute mal, dass dein Mann das sehr zu schätzen weiß, wenn du dich zurücknimmst. Das wird er sehr schnell registrieren, wenn du dich ein bisschen zurücknimmst. Ich habe ja schon ein bisschen versucht zurückzuschrauben. Dann ging es ein paar Wochen gut. Dann war alles Harmonie. Ja, gut, dann musst du es noch weiter versuchen. Dann musst du es immer und immer wieder versuchen. Es ist doch komplett absurd, wenn du ihm eine Sache nach hinterher wirst, die 10 Jahre vorbei ist, für die er sich entschuldigt hat. Ja. Wenn, dann hättest du damals rigoros sein müssen, dann hättest du dich von ihm getrennt. Aber nicht sowas. Sowas ist doch ganz grauenhaft. Du machst dir das Leben zur Hölle und du machst ihm das Leben zur Hölle. Mhm. Was bewirkst du damit? Überhaupt gar nichts. Du bewirkst überhaupt nichts. Du bewirkst genau das, was du nicht möchtest, nämlich du verlierst deinen Mann damit. Mhm. Und ich finde auch gerade in deiner Situation, in deiner gesundheitlichen Situation, sollte es dir seelisch zumindest gut gehen. Ja, die Kinder wissen, wie schwer krank ich bin. Den Morris Crohn habe ich seit 89. Ja, schwere Darmerkrankung. Ja, und ich habe auch einen Aspirin und alles. Und dann kam das mit dem Nierenversagen dazu. Aber die glauben alle, also wenn ich spinne, ich habe das alles schwarz auf weiß, ich bin zigmal operiert worden, jetzt habe ich die COPD noch dazu. Aber keiner sagt mal, Mama, wie geht's dir? Oder kann ich dir helfen oder sonst was? Das finde ich traurig, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber vielleicht ist das alles ein Resultat deines falschen Verhaltens früher. Ja. Dass du die Kinder so auf Distanz gebracht hast und so oft provoziert hast, dass die einfach eine Mauer aufgebaut haben. Also ich kann dir nur von meiner Seite aus sagen, wenn du es irgendwie schaffst, fahr diese Verhaltensweise runter, um nicht zu sagen, lass ihr ganz sein. Mach keinem Vorwürfe. Vorwürfe ist das Allerschlimmste, was man anderen Menschen machen kann. Ja, die mach ich auch. Die machst du, ne? Ja. Ja, das darfst du nicht machen, Mensch. Dann kommen die Kinder gar nicht mehr gern zu dir, dann denken die, ah, dann macht sie schon wieder da Vorwürfe. Und hier eine Vorhaltung, da und hier. Da hat man auch gar keine Lust mehr, zu der Mutter zu gehen. So, und das wird deinem Mann genauso ergehen. Ich sage dir das jetzt nochmal so ganz klar von meinem Gefühl heraus. Wenn du eine Chance hast, deine Familie wieder einigermaßen hinzubiegen, dann musst du dich jetzt radikal ab jetzt nach diesem Gespräch verändern. Ab morgen fängt's an. Ich versuche es, ja. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, Margot. Ja, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema. Ich kann nicht loslassen. Da haben wir gerade Margot gehabt, die ihre Kinder und ihr Mann nicht loslassen kann. Vielleicht gibt es auch Fälle, wo Leute sagen, ich kann meinen ehemaligen Partner, obwohl er sich definitiv von mir getrennt hat, den kann ich nicht loslassen. Oder ich kann mich von einer bestimmten Idee, die ich mal hatte, nicht trennen und habe mich völlig da rein verstiegen. Also, wenn ihr gerne mir über solche Dinge erzählen wollt aus eurem Leben, dann meldet euch 0800 220 50 50. Carsten ist hier. Carsten ist 27. Hallo Carsten. Hallo Domian. Hallo Carsten. Zu dem Thema. Ja, zu dem Thema. Also ich bin seit 10 Jahren mit einer Frau zusammen. Ja. Seit 7 Jahren verheiratet, habe 2 Kinder, 3 und 5 Jahre. Ja. Und es lief bisher alles wunderbar, bis im letzten Jahr, da gab es irgendwann einen Knall. Haben uns immer mehr gestritten, auch öfter. Tassen flogen, Teller flogen, da hatten wir teilweise gar keinen Geschirr mehr im Schrank. Weswegen habt ihr denn gestritten? Kleinigkeiten, also kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. So alltägliche Sachen, nichts Besonderes. Ja, so. Da und da flogen schon die Tassen? Teller, ja, da war der komplette Schrank leer, da mussten wir uns komplett neu einrichten. Flogen auch schon mal Teller an den Kopf des anderen? Nee, das nicht, also auch nur so vor Wut, also gerade eben, bevor es so weit kam, da haben wir schon die Reißleine gezogen. Da muss ja die Hölle in eurer Wohnung los gewesen sein und die Kinder haben das schon mitbekommen. Nee, wir haben so ein großes Haus, da Küche ist extra. Achso, da kann man Teller werfen. Man kann, ja, sollte man nicht. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ich habe dann eben immer wieder damit gedroht auszuziehen. Wollte das auch, wollte mich da trennen, weil sie auch gesagt hat, komm, dann zieh aus, es hat keinen Wert mehr. Obwohl kein faktischer Grund vorlag. Also kein wirklicher Grund, sondern ihr wart irgendwie angenervt. Ja, wenn man meine Frau jetzt natürlich fragt, hat die mit Sicherheit einen Grund. Was würde sie denn für einen Grund nennen? Weiß ich nicht, also... Na, was wirft sie dir denn vor? Ja, einfach, dass ich mich zu wenig kümmere um den Haushalt und so. Ja. Also ich arbeite 12 Stunden am Tag, wenn ich arbeite. Was arbeitest du? Ich bin im Rettungsdienst und noch Rettungspilot. Ah ja. Auf der Rettungswache und habe da sehr viel zu tun auch. Mhm. Und ich arbeite dann überwiegend nachts auch. Also bin ich dann abends, wenn die Kinder ins Bett gehen, auf der Arbeit, komme morgens heim. Mhm. Nachts passiert hier nicht so viel. Mhm. Bin dann ausgeruht und hab dann den ganzen Tag frei, also kann mich dann auch um die Frau und die Kinder kümmern im Prinzip. Mhm. Ja, da geht's dann los, wenn man sich einfach zu viel auf der Pelle hockt, denke ich mal. Und was wirfst du ihr vor? Ja, was ich ihr jetzt aktuell vorwerfe, also sie hat ein neues Hobby, hat jetzt irgendwie Bücher angefangen zu lesen und da kapselt die sich rein, also hat ein Buch 1200 Seiten und die liest das dann in 3 Tagen, also ununterbrochen. Ja, wogegen eigentlich nichts einzuwenden ist, wenn jemand keine Bücher liest. Genau, wenn man aber dann die Ehe da nicht zu kurz kommen lässt. Also sie schläft dann auf dem Sofa. Ja. Und das hat sich jetzt so eingebürgert, dass sie das seit 6 Monaten macht. Also sie ist seit 6 Monaten... Aber sie kümmert sich um die Kinder schon. Klar, also das läuft dann so ab. Sie liest jetzt, was sie jetzt nämlich Mann auch macht. Ja. Und liest und liest bis nachts um 4, 5 morgens auch. Mhm. Geht dann auf, bringt die Kinder in den Kindergarten beide und kümmert sich dann um den Haushalt. Und dann ist sie damit um 13 Uhr fertig und dann geht es wieder weiter ans Buch und um 4 kommen die Kinder wieder. Das heißt, du dann möchtest lieber, dass sie sich mit dir beschäftigt, als denn mit dem Buch? Ganz genau, ja. So, wobei ich mich eher mal mit dem Computer beschäftige in der Freizeit. Du? Ja. Ja. So, jetzt warst du kurz vorm Ausziehen schon. Ja. Ja. Aber schon, ja. Aber hast du es nicht gemacht? Ja, ich kann nicht loslassen. Ganz genau, das Thema ist. Das ist das Thema. Das heißt, im Prinzip würdest du gerne deine Frau verlassen, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, für dich ist die, kann man so ganz klar ausdrücken, dass für dich die Ehe ja erloschen ist? Die Liebe, die Leidenschaft zu deiner Frau? Aber wobei ich da denke, da gibt's noch irgendwo einen kleinen Rest, den man da wieder ins Leben erwecken kann. Problem ist ja, nach außen hin kriegen die anderen da gar nichts mit. Das ist alles wunderbar. Also ihr spielt vor den Verwandten und vor der Nachbarschaft das glückliche Ehepaar. Ja, spielen nicht. Es kommt einfach so rüber. Es kommt so rüber. Es ist einfach so. Wir haben uns jetzt gerade gestern ein Ferienhaus angeguckt noch so ein Wochenendhaus, wo wir eben jetzt im Sommer halt mit den Kindern öfter hin können. Mhm. Unsere Kinder sind beide krank, mhm, haben Asthma und ja, irgendwo. Aber dann, wenn ihr wieder allein in euren vier Wänden seid, dann kracht's. Nee, auch nicht. Also wir kochen zusammen, jeden Tag fast, und dann gehe ich zur Arbeit. Das ist alles wunderbar. Also meine Frau sagt, es könnte so laufen. Also du machst dein Ding, ich mach meins. Okay, aber für dich ist es nicht wunderbar, wie du gerade gesagt hast. Ja, deswegen. Also ich möchte halt, aber ich kann nicht die Kinder, und ich habe da auch Angst, dass die mir dann das Leben zur Hölle machen. Was wäre denn, ich meine, das ist jetzt schwer abstrakt zu sagen, aber ich versuch es bitte trotzdem mal. Wenn die Kinder nicht da wären, was würdest du tun? Dann wär's weg. Wärst weg? Dann wär's weg, auf jeden Fall. Kam wie aus der Pistole jetzt geschossen. Ja. Sagt für mich sehr viel aus. Ja. Sagt für mich ganz viel aus. Es war die erste Freundin im Prinzip, die zweite, oder die erste richtige, und da, die Kinder waren schon geplant, das erste auf jeden Fall. Mhm. Man hat zuerst geheiratet, nach 2 Jahren haben wir dann entschieden, okay, ein Kind. Mhm. Und das war alles schon geplant. Wir sind noch selbstständig, wir haben einen Freizeitbetrieb, ein kleines Hotel in Spanien. Und also finanziell, wir stehen sehr gut da. Mensch, ihr habt ja noch ein Hotel in Spanien? Ja. Das ist ja Wahnsinn, also, wie schafft ihr das denn alles? Und du hast so einen harten Job und ein Hotel in Spanien? Ja, das lässt sich alles gut managen. Wie gesagt, ich arbeite überwiegend nachts, also übernehme da gern den Nachtdienst. Ja. Und tagsüber kann ich mich da um andere Sachen kümmern. Also ihr habt finanziell, steht ihr gut da? Ja, sehr gut. Da muss man sich keine Sorgen machen, könnte man gut alles regeln. Mhm. Ja, ich habe jetzt übers Internet ganz dummerweise einen Bekannten gefunden oder einen Freund jetzt hier kennengelernt. Mhm. Dem ging es auch so, und ich brauche da jetzt irgendeinen, der mir da wirklich mal sagt, jetzt mach was, zieh da aus, oder weil alleine kriege ich das nicht hin. Hast du denn was glaubst du denn, was passieren würde, wenn du ausziehen würdest? Wie würde deine Frau reagieren? Ja, ich habe es ja schon mal vorgetäuscht, also bin dann ausgezogen oder beziehungsweise Sachen gepackt. Und hatte mich terrorisiert auf dem Handy und kommt zurück, und wir waren auch schon mal beim Anwalt oder kurz davor, ein Anwaltstermin stand, und dann vor der Tür haben wir dann umgedreht und glaubst du, dass sie dich wirklich zurückhaben will, oder möchte sie einfach nur so formal den Schein wahren von den Leuten? Ja, sie will halt, ich denke schon, dass sie will. Also sie fordert halt jetzt von mir aktuell, damit sie noch mal hochkommt, ich muss jetzt irgendwas tun für die Ehe. Also ich soll sie jetzt mal am Wochenende auflaufen lassen, soll mich dann mal um die Kinder kümmern, die in den Kindergarten bringen und so Sachen. Das fordert sie halt. Aber du hast überhaupt keinen Bock mehr. Ganz genau. So hört sich das an, wie du sprichst. Kinder gar nichts zu tun hat. Nein, nein, ist mir völlig klar. Aber ich bringe das auch gar nicht mit. Das ist auch gut so. Ja. Und, aber wie du sprichst, höre ich das so raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die Faxen dicke. Stimmt oder das? Passiert. Ja, wo das passiert ist, ehrlich, was? Also was heißt das? Dass sie jetzt sagt, wir starten nochmal neu, oder wir das was nochmal probieren, dass sie sich auch bemüht und... Wart ihr schon mal beim Eheberater? Nee, das nicht, aber ich habe jetzt mal mit einer Psychologin Kontakt aufgenommen, was mich jetzt betrifft, dass sie mit mir redet, also... Oder die hat aber jetzt keine Kapazitäten mehr gehabt, versucht das jetzt nochmal im April... Vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß ja nicht, also dass ich da was ändern muss. Also ich glaube ja, so wie du das schilderst, dass die Eheberatung bestimmt nicht den Effekt haben wird, dass ihr nochmal zueinander kommt. Die Eheberatung könnte eventuell den Effekt haben, dass ihr euch beide klar darüber werdet, dass es nicht mehr geht und ihr im Frieden auseinandergeht. Das wäre natürlich optimal. Ja, hast das du, haben wir ja schon oft versucht. Also, ja. Aber ich habe dann eben zu oft gedroht. Ich ziehe aus, wenn ich das jetzt sage. Ich ziehe morgen aus, dann lasse ich mich aus. Also, ja. Mit solchen großen Sachen darf man nicht nur drohen und sich dann nicht dran halten. Dann muss man das auch machen. Bevor man solche Drohungen in den Mund nimmt, muss man sich das sehr genau überlegen, ob man es dann noch wirklich durchzieht. Ja, was ich dich gerade noch fragen wollte, du bist sehr früh mit dieser Frau zusammengekommen. Da warst du 17 Jahre alt. Ich gehe mal davon aus, dass ist das auch deine erste Geschlechts- und Sexualpartnerin gewesen, deine Frau? Oder hast du andere Erfahrungen gesammelt? Nee, das war die zweite Erfahrung. Also, viel war da noch nicht vorher. Viel war nicht vorher. Hast du Sehnsucht auch nach anderen Erfahrungen? Ja, also wir hatten da schon einiges versucht. Also, dass wir da jetzt mal mit einem anderen Paar irgendwie in Kontakt kommen, also zu viert. Aber das haben wir dann ganz, ganz schnell uns nochmal anders überlegt, also beide. Das wäre nicht dein Ding. Nee, also wir wollten da irgendwie nochmal Puff reinbringen. Das ist ja das Problem, wir gehen zusammen weg, wir essen, wir haben so viele Freunde und das wollen wir halt beide, glaube ich, irgendwo nicht aufgeben. Ja gut, aber so die alles geht nicht, ne? Alles geht nicht. Also wenn ich jetzt auf eine Ehe verzichte, hätten wir hier eine ganz, ganz tolle WG. Ja, okay, dann müsstet ihr natürlich beide so klar sein und sagen, okay, Ehe wollen wir nicht mehr, wir haben eine tolle WG, wir kümmern uns um unsere Kinder und gehen ansonsten eigene Wege. Wenn ihr das so hinbekommt, wäre das natürlich optimal. Nehme ich aber eine andere Frau in den Mund oder erwähne ich da eine andere Frau, die ich ja, damit habe ich auch schon gedroht, dass ich mir da eine andere suche, dann wird sie aggressiv. Ja, okay, dann kannst du das vergessen mit der WG. Ne? Zur WG gehört, dass sie dann auch die Frau dulden würde. Also kann man alles vergessen, ist alles Quatsch mit der WG. Müssen wir gar nicht weiter darüber reden. Hast du dich dann in den letzten Jahren auch mal irgendwo heimlich, vielleicht heimlich verliebt in eine andere Frau? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich war immer zufrieden. Das ging auch nicht. Also. Wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau geschlafen? Im Januar. Im Januar. Wie war das? War schön, wie immer. Wie immer. War vielleicht auch so Routine, wie immer. Oder? Ja, mag auch sein, ja. Wobei sie da auch sehr einfallsreich ist. Also ist jetzt nicht so die Nummer da 0815. Also okay, Carsten, so nicht. Ich will es natürlich nicht schlecht reden. Ich sagte gerade, ich glaube nicht, dass diese Ehe da nochmal zusammenkommt. Das soll man natürlich, ist eine heikle Aussage. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann besorg euch so schnell wie möglich einen Termin für einen Eheberater. Eine Eheberatung. Ja. Wenn das, ja, aber nicht, dass der Schuss dann nach hinten losgeht und der die dann aufhetzt oder so. Gut, da kannst du immer noch rausgehen. Ich meine, ist ein Versuch ist es wert. Auf jeden Fall eine Klärung hinzukriegen, in welche Richtung die Klärung dann auch läuft. Ja. Es ist immer einfacher, wenn man eine neutrale Person hinzuzieht, als wenn man, ihr seid so ineinander verstrickt und verwurstelt, da kriegt man keinen objektiven Blick mehr zustande. Ich würde dir gerne noch eine Beratungsstelle nennen in deiner Umgebung. Das wäre gut, ja. Und dann musst du wirklich für dich, um auf unser Thema zurückzukommen, wenn es denn soweit ist, da musst du auch ein Kerl sein und dann auch das durchziehen. Sonst bist du ein Hampel. Ja, aber wie es bei anderen ist, wenn die Kinder da am Wochenende und so weiter, oh je. Ja, dann ist das ein komplett anderes Leben, Carsten. Aber dann darfst du kein Weichei sein und dann musst du dich auf all das einlassen. Das wird sich auch schon fügen. Das haben 1000 andere Ehepaare auch schon hinter sich. Ja. Ja? Carsten, du legst auf, Anja ruft dich an wegen der Beratungsstelle und ich wünsche alles Gute. Dankeschön, schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Und schon geht es weiter mit Sarah. Sarah ist 21. Hallo Sarah. Hallo Sarah. Ich kann nicht loslassen, sagst du. Genau. Wen kannst du nicht loslassen? Mein Vater kann ich nicht loslassen. Was ist geschehen? Und zwar vor 5 Jahren ist er gestorben, Freitod. Und also hat sich das Leben genommen? Genau. Und da kann ich nicht wirklich loslassen, weil das auch sehr plötzlich kam. Und ich im Prinzip konnte mir nie einer irgendwelche Fragen beantworten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, da ich halt ins Heim gekommen bin. Ach, du bist danach ins Heim gekommen? Genau. Da warst du 16. 16. Genau. Warum bist du danach ins Heim gekommen? Ja, ein bisschen heikel ist das. Ich habe mich nicht so ganz mit meiner Stiefmutter verstanden. Und man hatte schon immer irgendwo so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein Los werden wollte, dass sie meinen Vater für sich haben wollte. Ach so, dann hat sie die Gelegenheit genutzt. Kann man so sehen, ja. Um es mal schlimm auszudrücken. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und ich bin halt auf einer Klassenfahrt gewesen und da bin ich dann von wiedergekommen. Ja, und da bin ich dann auch noch nicht mal mehr wieder zu Hause gewesen, sondern direkt im Heim. Mhm. Wo ist deine leibliche Mutter? Meine leibliche Mutter ist schon vor 12 Jahren an Krebs gestorben. Ach so, ja. Ja. Wie lange warst du dann im Heim? Ein Jahr ungefähr. Also es war kurz vor meinem 17. Geburtstag, als ich da reingekommen bin und mit 18 bin ich dann wieder da rausgekommen. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater früher? Sehr gut eigentlich, weil ich war 10 Jahre alt, als meine Mama ja gestorben ist. Da waren die beiden noch zusammen? Genau. Und wir hatten eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis. Ich konnte mit ihm über alles reden und er war eigentlich auch immer für uns da. Also er war hauptsächlich arbeiten. Ach, es gibt noch einen Geschwister? Genau, eine Schwester habe ich noch. Ah, ja. Die ist noch ein bisschen älter wie ich. Ja. Und die hat sich dann hauptsächlich um mich gekümmert und dann auch Großeltern und Tante. Mhm. Weil mein Vater dann viel arbeiten war halt auch, weil er ja uns allein unterhalten musste, sag ich mal. Wie lange wart ihr denn dann mit der neuen Frau zusammen? Ich weiß gerade, 2-3 Jahre war das, glaube ich. So. Da hatten die geheiratet. Dann hat dein Vater sich vor 5 Jahren das Leben genommen. Wie hat er sich das Leben genommen? Er ist ja ins Wasser gegangen. Also er kann nicht schwimmen und ich weiß, wo dass er ins Wasser gegangen ist. Hat man ihn denn gleich gefunden oder hat das lange gedauert? Nee, 2 Wochen hat das gedauert. Ja. Ist er in einen See oder in einen Fluss gegangen? Ja, die Lippe. Ich weiß nicht, ob das die Lippe. Ein Begriff ist, ja, genau. Ja, natürlich, klar. Ja. Hm. Da ist er reingegangen. Da war es halt auch erhöht, das Wasser. Und da konnte man ihn dann halt nicht finden, weil halt viele Sträucher und so und ja. Ist ja jede Selbsttötung immer ein furchtbarer Akt oder ein ausgesprochen brutaler Akt gegen sich selbst. Das heißt, ein Mensch muss in großer, großer Not sein und Verzweiflung, ehe er so etwas tut. Warum, glaubst du, hat dein Vater das getan? Genau wissen tue ich es nicht. Darauf konnte mir ja auch nie einer eine Antwort geben. Und zwar war es damals so, dass meine Schwester meinem Vater sehr, sehr Schlimmes vorgeworfen hat. Was denn? Kann ich nicht wirklich so drüber reden gerade, weil das schon sehr heikel ist irgendwo. Mhm. Und ich schätze mal, dass er damit absolut nicht fertig geworden ist und dadurch dann halt sich dazu entschlossen hat. Er hat dir oder euch keinen Brief hinterlassen? Also mir nicht. Meiner Schwester denke ich auch nicht, weil sie ist damals auch schon ausgezogen gewesen. Die hatte schon eine eigene Wohnung. Und ja, dadurch, dass ich halt nicht nach der Klassenfahrt wieder zu Hause war, sondern direkt im Heim, weiß ich nicht, ob, sag ich mal, in meinem Zimmer jetzt ein Brief lag oder nicht. Auf jeden Fall ist nie ein Brief an dich herangetragen worden. Nein. Du weißt gar nichts. Nein, gar nichts. Du hast gerade gesagt, du möchtest da nicht drüber sprechen, was deine Schwester dem Vater vorwirft. Ja. Weil es ja heikel ist. Es ist sehr, sehr heikel. Ist es das Thema, über das wir jetzt gerade so viel hören im Fernsehen und im Radio? Ja. Hm. Glaubst du das? Nein. Nein. Absolut nicht. Und dein Vater hat sich dir gegenüber immer ganz korrekt verhalten? Ja. Hm. Das heißt, ich habe davon auch nie was mitbekommen oder sonst irgendwas. Und ich kann das nicht glauben. Wenn du es nicht glaubst, was glaubst du, warum die Schwester dann so einen schlimmen Vorwurf erhoben hat? Ich weiß es nicht. Hm. Du hast das sind alles so Fragen, wo ich auch ins Heim gekommen bin. Natürlich die Leute, die da arbeiten, die konnten mir natürlich auch keine Auskunft geben. Und wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Schwester? Gar nicht gut. Also ich habe seit 3 Jahren jetzt habe ich absolut keinen Kontakt mehr zu ihr. Du gibst ihr ja letztendlich vielleicht die Hauptschuld, dass dein Vater sich umgebracht hat. Irgendwo möchte ich niemandem die Schuld geben, weil irgendwo hat er es ja selbst entschieden. Ja, es ist seine Entscheidung als erwachsener Mann gewesen, ja. Mhm. Genau, so. Und die Ehe oder die Beziehung zwischen der Stiefmutter, der neuen Frau und ihm, lief die denn einigermaßen gut? Einigermaßen, also auch nicht so doll, aber nicht so dramatisch, dass man sich deshalb das Leben nehmen würde. Nein, das nicht. Weißt du denn, ob dein Vater irgendwelche anderen Probleme, vielleicht finanzielle Probleme hatte, von denen ihr damals nichts geahnt habt? Nein, das weiß ich nicht. Also du tappst völlig im Dunkeln. Genau. Es gibt diesen schlimmen Vorwurf, der da irgendwie in der Luft schwebt und weiter weißt du nichts. Genau. Hm. Das ist natürlich, also der Vater war dann ja eine sehr wichtige Bezugsperson für dich. Ja. Deine Mutter war verstorben, mit der neuen Frau kam es dir nicht klar. Der Vater war das Wichtigste, kann man das sagen, in der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Und er ist plötzlich weg. Genau. Und nimmt sich auf so tragische Weise das Leben. Genau. Und du kannst 5 Jahre danach ihn immer noch nicht loslassen, weil du die Fragen nicht geklärt hast. Genau. Und es kann mir halt auch niemand die Frage beantworten. Mhm. Das von daher wird mich das irgendwo mein Leben lang halt begleiten. Hast du denn später nochmal versucht, Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen, also zu der neuen Frau? Nein. Ist das Verhältnis so zerrüttet, dass das überhaupt nicht geht? Ich habe sie im Prinzip seitdem nicht mehr gesehen, als ich ins Heim gekommen bin. Ich frage es deshalb. Vielleicht nach jetzt 5 Jahren wäre das vielleicht unter Umständen eine Idee, doch mit ihr Kontakt aufzunehmen und das Gespräch zu suchen. In der Hoffnung, dass man vielleicht über sie noch irgendetwas anderes erfährt. Vielleicht hat er ihr irgendetwas gesagt, was du bis heute nicht weißt. Ich weiß es nicht. Das musst du entscheiden, ob das für dich überhaupt eine Option ist, das zu machen. Ja, da ist irgendwo ein bisschen Hass gegenüber ihr von meiner Seite her. Und eigentlich hatte ich mit ihr komplett auch abgeschlossen. Ja, weil die dich auch nicht gut behandelt hat, ne? Und, genau. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Es kann sein, dass all deine Fragen, die du hast, dass die nie beantwortet werden können. Genau. Und dann stehst du da und hast den Verlust deines Vaters zu beklagen und dir ging es ja schon viel besser, wenn du die Fragen beantworten könntest. Ja, auf jeden Fall. Du würdest deinen Vater immer noch vermissen, das ist ja auch natürlich, aber es wäre irgendwie eine andere Situation, wenn du die Fragen beantwortet wüsstest. Genau. Wie zeigt sich das denn in deinem normalen Leben, dass du nicht loslassen kannst? Es gibt viele Momente, wo man dann auch denkt, mein Gott, da braucht man ihn. So zum Reden oder, gut, ich habe jetzt auch mit der Großen, also ich habe eigentlich eine große Familie. Und von meiner Mutters Seite zum Beispiel habe ich gar keinen Kontakt mehr, nur noch mit von meinem Vater, dem Bruder und der Schwester. Mit der anderen Schwester auch nicht. Und die können mir irgendwo auch keine Fragen beantworten, aber das kommt halt, man kann nicht reden. Er fehlt halt. Glaubst du denn, dass die Fragen beantworten könnten oder wissen die es schlichtweg auch nicht? Nein, die wissen es auch nicht. Die wissen es auch nicht. Da stellt sich auch immer die Frage, hat er es gemacht, hat er es nicht gemacht? Also die Sache mit der Schwester. Genau. Also davon wissen die auch, dass der Vorwurf im Raum steht. Genau. Ja. Der Kontakt zur Schwester kann auch nicht mehr aufgegriffen werden. Nein, das möchte ich auch auf gar keinen Fall mehr. Dann ist jetzt die Frage, ob du es von dir aus schaffst, dich zu arrangieren damit, dass diese Fragen zunächst offen bleiben, vielleicht sogar immer offen bleiben. Oder wenn das zu bohrend ist, dass du dir doch da vielleicht mal für einige Beratungsstunden eine professionelle Hilfe suchst. Das müsstest du für dich entscheiden. Ich weiß nicht, wie bohrend das ist. Ja. Ja, ich habe irgendwo so eine Begabung, sage ich jetzt mal, weil ich war damals wegen meiner Mama schon bei einer Psychologin, 5 Jahre in Therapie und sagte mir auch, ich habe so das Talent, alles, was mir schwerfällt, was mich traurig macht, irgendwo zurückzudrängen, dass ich mir so eine Mauer aufbaue. Und das habe ich bisher die ganze Zeit irgendwo über die Jahre auch geschafft. Nur langsam, also immer zwischendurch hat er natürlich gefehlt mit Gesprächen oder wenn man mal Hilfe braucht, wo der Vater dann eigentlich ja da ist. Ich würde mal vorschlagen, Sarah, dass du doch mit meiner Psychologin mal ein paar Worte sprichst. Vielleicht hat die eine Idee noch, was man da vielleicht doch so ein bisschen professionell auf die Schiene noch legen könnte. Schaden kann's nichts. Ja. Ich biete's dir gerne an, das bedeutet, du legst auf und Anja ruft dich gleich an. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Olaf ist hier um 1.52 Uhr. Hallo Olaf, 46 Hallo, Jahre alt. Jo, hier ist Olaf aus Hamburg. Olaf aus Hamburg. Ja. Sehr gut. Wen oder was kannst du nicht loslassen? Mein Freund, mit dem ich 27 Jahre zusammengelebt habe. Sehr eng sogar. Ist dein Freund verstorben? Es ist jetzt am 7. Februar, Sonntagmorgen um 7 Uhr ist er verstorben. Wie gesagt, Sonntagmorgen ist er ins Koma gefallen, also ins Leberkoma gefallen und nach kurzer Krankheit und ist dann im Krankenhaus verstorben. Also ich habe ihn dann noch ins Krankenhaus geschafft, aber bin dann selber hinterher gefahren Ich habe ihm da noch die Hand gehalten, ja, und er ist dann verstorben. Wie alt ist dein Freund geworden? 55. Wäre er ein paar Tage später geworden. Wir haben beide auf einem Tag Geburtstag. Mhm. Was ist das für eine Krankheit, die er plötzlich bekommen hat? Oh, da hast du schon einiges von gehört. Ich gucke dich ja schon ein paar Tage jetzt. Ich war nur immer zu verheiratet, um dich anzurufen. Das ist der erste Tag, wo ich mal ein bisschen sprechen kann, ohne alle 3 Sekunden in Heulkrämpfe auszufallen. Und das ist dieses, was, wo die Leber aufhört zu arbeiten und man dieses Wasser im Bauch kriegt, was denn abgepumpt werden muss und mechanisch über den Bauch abgesaugt werden muss. Und warum, weiß man, warum die Leber aufgehört hat zu arbeiten? Er hatte eine chronische Lebererkrankung. Ach so. Das ist schon aus jüngeren Tagen, aber die sollte eigentlich verheilt sein. Und dann hat er nochmal einen Magenschwür gekriegt. Und es ging im September letzten Jahres los und kam eins zum anderen und ich bin mit ihm dann von Arzt zu Arzt und wir haben hier in Hamburg schon 4 Krankenhäuser die ihn untersucht hatten. Und es hat aber nachher nichts mehr gebracht. Also weißt du, was mir jetzt gerade sofort einfällt, Olaf, dein Freund ihr wart 27 Jahre zusammen, du hast offenbar deinen Freund sehr geliebt. Ich habe ihn überall, wir haben uns gegenseitig über alles geliebt. So. Und wir haben uns jeden Tag in den Arm genommen und haben uns gegrüßt. Wir haben uns jeden Tag gesagt, wie schön das Leben ist. Mhm. So, ich und dein Freund ist erst im Februar verstorben. Ja, jetzt vor kurzem. Ich sage, wo ich überhaupt sprechen kann. Ja, da muss man auch noch nicht loslassen. Da ist es auch noch normal, wenn man ganz, ganz traurig ist. Und wenn man auch noch ganz verzweifelt ist, finde ich, nach so kurzer Zeit. Ja. Das wäre ja schon übernatürlich, wenn du jetzt schon abgeklärt da sitzen könntest und sagst, aber weißt du, Olaf, was für eine schöne Aussage du gerade gemacht hast. Wer kann das schon? Du hast 27 Jahre Glück gehabt. Ja. Das ist ganz toll, finde ich. Ganz toll. Ja, meine Sache war damals, aufgrund dessen habe ich ihn ja überhaupt kennengelernt. Ich bin eigentlich dann, hab ziemlich früh im Leben schon mit einem HIV-Virus zu tun gekriegt, weil ich einen schweren Autounfall hatte im Ausland und da selber im Koma gelegen habe. Und einer der lieben 26 Blutkonserven war höchstwahrscheinlich schlecht. Achso, du hast HIV durch Blutkonserven bekommen? Ich habe durch Blutkonserven 84, das ist nachweislich, ist nachgewiesen worden damals, weil ich hatte einen festen Freund damals, mit dem ich auch nicht fremdgegangen bin, nichts. Und das ist auch rausgefunden worden, wo diese Blutkonserve herkam. Das können die Gesundheitsbehörden ja anhand irgendwelcher Nummern. 96 ist das dann ausgebrochen mit dieser Lungenplanozystik. Das heißt, du bist auch ein schwerkranker Mann. Ja. Ein kranker Mann immer wieder gewesen. Ja, es ist schlecht ein Hals, ja, ne? Und er hat dir immer zur Seite gestanden? Ja. War er auch HIV-positiv? Nein, da habe ich immer drauf aufgepasst. Das heißt, ich habe es gerade richtig verstanden, dass ihr beiden euch erst kennengelernt habt, nachdem du schon HIV... Nachdem ich den Virus... Ja, weil ich bin vorher... Hatte ich auch noch einmal einen festen Freund und ich habe dann damals, hatte ja noch sehr jung und das, dieses HIV war damals eben auch noch so, kein Mensch konnte mir irgendwas dazu sagen. Genau. Ich habe 2 Jahre im Krankenhaus gelegen, weil ich eben diese ganzen schweren Brüche hab reparieren lassen müssen. Aber dein Freund hat dann nicht davor zurückgeschreckt, als er gehört hat, dass du HIV-positiv bist. Nein. Ich brauchte ja trotzdem einen Partner. Ich wollte jetzt ja auch nicht irgendwie mein Leben alleine. Ich wusste ja selber nicht, wie lange das noch, aber ich wusste ja, ich möchte noch da. Das habe ich ja dann auch gesagt, vor Gott habe ich gesagt, das ist denn der nächste, den ich nehme, ist mein letzter. Ich habe gerade gesagt, dann bist du auch ein schwerkranker Mann oder du warst ein schwerkranker Mann immer wieder. Wie ist es denn aktuell? Wie geht es dir denn jetzt? Also körperlich? Aktuell, liege ich natürlich im Moment viel und bin wahnsinnig schlecht, aber hauptsächlich durch diesen Vorfall mit Mario, dass er eben verstorben ist. Natürlich, aber also körperlich hast du es so im Griff, was die Ja. Doch, da muss man auch ein bisschen denken. Also das ist ja auch das, was mir jetzt viele Sorgen macht. Ich habe eigentlich viel mit der Psyche gearbeitet, die ganzen Jahre. Ich habe immer ein sehr lebensbejahendes Wesen gehabt, ein freudiges Wesen. Und habt ihr denn, man, was, Habt ihr denn in all den Jahren aufgrund deiner Erkrankung mal darüber gesprochen, dass es wahrscheinlicher ist, dass du zuerst sterben wirst? Ja, da hat er wahnsinnige Angst vor gehabt. Mhm. Mhm. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass es umgekehrt nee, sein würde. Mhm. Auch nicht aus unserem Freundeskreis, überhaupt keiner. Habt ihr euch am Ende noch richtig verabschieden können? Ja, natürlich. Ich habe erst einmal vorher ins Koma gelegt worden über die Ärzte, wo ich dann völlig verzweifelt gesagt habe, hau mir ja nicht ab, Kleiner. Und das hat er dann auch nicht getan. Mhm. Aber wie er dann das zweite Mal von alleine ins Leberkoma gefallen ist, bin ins Krankenhaus gefahren, habe seine Hand in meine Hand genommen, habe gesagt, um ganz zu gehen. Mhm. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, ist er eingeschlafen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass ihr habt einen großen Freundeskreis. Nein, keinen großen Freundeskreis. Den Freundeskreis. Den Freundeskreis. Keinen großen Freundeskreis. Wir haben uns gegenseitig gehabt. Mhm. Aber ein paar Freunde sind schon da, oder? Ja, natürlich. Ein paar sind schon da. Aber ich melde mich nicht so gerne. Hilft dir das im Moment? Denn du meldest dich nicht so gerne bei denen. Nein, nein. Weil du zu traurig bist. Ja. Und du denen das nicht zumuten möchtest, wenn du weinst. Nein. Nein. Verstehe. Ich kann auch kaum sprechen. Ich sag ja, das ist der erste Tag. Ich habe mich auch eine ganze Woche darauf vorbereitet, überhaupt meine mehr als 4 Worte zu sprechen, ohne eine Heulkrampfe. Ich sag's jetzt nochmal, Olaf. Ich glaube, das ist komplett normal und du hast alles Recht der Welt, völlig verzweifelt zu sein. Aber meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich will noch ganz schnell einen Satz sagen. Du hast ein wunderschönes Glück gehabt. Das ist etwas ganz Tolles. Ja, jetzt rufen wir dich gleich zurück. Leg du mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, bis gleich. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Malte Emels. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.